Wien 2, Heinestraße 32 bis 34. Dieser Stein in der Heinestraße soll an die von den Nazis verbotenen und verbrannten Werke jüdischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller erinnern, unter denen auch die Werke Heinrich Heines waren. Und im Besonderen an vier Dichter und Dichterinnen, die die Nazis in Konzentrationslagern ermordet haben. Adolf Unger, Thekla Merwin, Walter Lindenbaum und Adele Jelinek waren Mitglieder der 1933 gegründeten Vereinigung sozialistischer Schriftsteller, die mit literarischen und politischen Mitteln für eine bessere Welt und gegen die faschistische Unterwerfung der Gesellschaft auftraten. Adolf Unger wurde 1904 als Sohn eines jüdischen Schuhmachers geboren. In kleinen Verhältnissen in Wien-Leopoldstadt aufgewachsen, wurde Unger Schuster wie sein Vater und war dann mehrere Jahre auf Wanderschaft. Zurück in Wien fand Unger ab 1929 an der Volkshochschule in der Zirkusgasse durch Ernst Schönwiese einen Förderer seiner literarischen Ambitionen. Als Arbeiterdichter konnte er Lesungen in der Wiener Urania und anderen Bildungseinrichtungen abhalten. Nach dem Anschluss floh er mit seiner Familie nach Belgien, wo er von den Nazitruppen wieder eingeholt wurde. 1942 wurden er und seine Frau in Auschwitz ermordet. Adele Jelinek wurde 1890 im Arbeiterbezirk Otterkring als Tochter des Lackierers Samuel Jelinek geboren. Als Kind erkrankte sie an einer rheumatischen Entzündung der Gelenke. Nach einer missglückten Operation war sie auf den Rollstuhl angewiesen. Sie publizierte eine Reihe von Erzählungen, Feuilletons und Skizzen in verschiedenen Zeitungen, vereinzelt auch Lyrik. In der Arbeiterzeitung erschien ihr Fortsetzungsroman »Das Tor«. 1943 wurde sie ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort starb sie am 3. oder 5. September 1943. Walter Lindenbaum, geboren 1907, wuchs in der Leopoldstadt auf. Zunächst trat er mit Veröffentlichungen in der Arbeiterzeitung, dem Kleinen Blatt oder dem Arbeitersonntag an die Öffentlichkeit. Hauptthema seiner Texte waren die kleinen Leute in der Zeit der durch die Weltwirtschaftskrise verursachten Arbeitslosigkeit. Einem über die Leserschaft dieser Zeitungen hinausgehenden Personenkreis wurde Lindenbaum durch sein am 7. Jänner 1932 im Rundfunk ausgestrahltes Hörspiel »Großstadt« bekannt. Am 1. April 1943 wurde die Familie Lindenbaum ins KZ Theresienstadt deportiert. Walter Lindenbaum versuchte hier einerseits mit seinen in den dortigen Kabarets vorgetragenen Texten die Mitgefangenen abzulenken und andererseits wollte er die herrschenden Lebensumstände dokumentieren. So stammt etwa das Gedicht »Das Lied von Theresienstadt« von ihm. Er verstarb am 20. Februar 1945 im KZ Ohrdruf. Thekla Merwin kam als Tochter von Sarah Chaye und Ivo Blech 1887 in Riga zur Welt. 1908 heiratete sie in der polnischen Schule in Wien den aus Lemberg stammenden Juristen Emil Merwin. Ihre Gedichte, Feuilletons, kurzen Prosawerke und Dialoge zeugen vom sozialen Engagement der Schriftstellerin für die am Rand der Gesellschaft lebenden Menschen. Im Alter von 28 Jahren war bei Thekla Merwin eine Diabeteserkrankung festgestellt worden. Sie musste immer wieder Geld aufbringen, um notwendige Kuraufenthalte in Karlsbad zu zahlen, was für sie nicht immer leicht war. Am 24.09.1942 wurden sie und ihre Tochter mit dem 11. Transport vom Aspang-Bahnhof nach Theresienstadt deportiert. 2 Jahre verbrachten sie im Konzentrationslager Theresienstadt. 1944 wurden sie nach Auschwitz gebracht und ermordet. Es ist kein Foto von Thekla Merwin erhalten geblieben. Um Werke der Dichter und Dichterinnen zu hören, klicken Sie bitte auf die entsprechenden Audio-Buttons.